Hier sind die Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis am Montagmorgen mit folgenden Themen: Frühjahrsmarkt in Stolzenau, heißgelaufener Elektromotor und Landesbergen bezwingt Maglohe. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Kessler, guten Morgen. Am Wochenende fand in Stolzenau der traditionelle Frühjahrsmarkt statt. Neben zahlreichen Attraktionen der Schausteller war vor allem das große Marktfrühstück am Samstagvormittag einer der Höhepunkte. Abgerundet wurde das Wochenende mit einem verkaufsoffenen Sonntag und einem großen Flohmarkt. Aufgrund der warmen Temperaturen im Landkreis Nienburg wird Fahrzeughaltern das Wechseln auf Sommerreifen empfohlen. Dies teilte nun der Deutsche Zentralverband des Kraftfahrzeuggewerbes mit. Erst ab konstanten Temperaturen im oberen einstelligen Bereich seien Sommerreifen die bessere Wahl, so Ulrich Köster. Ja, die klassische Faustformel lautet ja von Ostern bis Oktober. Das ist die Zeit für Sommerreifen. Wenn Ostern natürlich sehr früh liegt, wie in diesem Jahr, dann kann man durchaus auch ein paar Tage noch warten. Denn die Vorteile der Sommerreifen, die greifen ab einer dauerhaften Außentemperatur von plus 7 Grad Celsius. Am gestrigen Sonntag kam es in einem Industriegebiet an der großen Drakenburger Straße in Nienburg zu einer Rauchentwicklung. Ein Elektromotor war heiß gelaufen, konnte aber rechtzeitig vom firmeneigenen Handwerker vom Stromnetz genommen werden. Die ausgerückten Feuerwehrkräfte mussten nicht eingreifen. Und wir kommen zum Sport und zum Fußball. Das dritte aufeinanderfolgende Kreisderby in der Fußballbezirksliga konnte der Landesberger SV endlich gewinnen. Zuvor unterlag der LSV Steimke mit 1:2 und Drakenburg ebenfalls mit 1:2. Nun erkämpfte sich das Team um Spielertrainer André Jezek am Sonntag ein 2:0 gegen den SC Maglohe. Doppeltorschütze in der 50. und 90. Minute war Juvan Haso. Spielertrainer André Jezek war die Erleichterung deutlich anzumerken. Ja, eminent wichtig, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn man sich die letzte Woche so anguckt, war der Sieg heute doppelt wichtig, den Vorsprung wieder ein bisschen vergrößert, sodass wir jetzt ein bisschen durchatmen können. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird heute, war nicht für jeden Zuschauer schön anzusehen, aber so ist halt Abstiegskampf manchmal. Maglohe bleibt weiter im Tabellenkeller stecken, Landesbergen kann sich etwas Luft verschaffen. Die weiteren Spiele im Überblick: Hoya verliert gegen Stur mit 2:3, Heiligenfelde-Diepholz 2:4, Drakenburg-Bassum 1:1 unentschieden, Twistringen-Scharrendorf 1:4, Reden-Sulingen 2:3, Sudweye-Uchte 1:3 und bereits am Freitag gewann Steimke mit 4:0 bei Neuenkirchen. Soweit fürs Erste aus unserer Nachrichtenredaktion.